Die klassischen Medien sind noch lange nicht tot, auch wenn das Internet als Meta-Medium Zeitungs-, Fernseh- und Radioinhalte quasi aufsaugt und ihre Nutzung verändert. Und doch mischen immer wieder neue Anbieter den schon verteilt geglaubten Markt auf. Netflix ist so ein Beispiel. Der Videostreaming-Dienst macht den amerikanischen Fernsehsendern, aber auch Hollywood, das Leben schwer. Im Bereich Radio gibt es dazu bislang kein Pendant, jedenfalls wenn man ein Radioprogramm nicht nur als Musikabspielstation begreift. Doch das scheint sich nun langsam aber sicher zu ändern. Der Apple-Konzern beispielsweise pusht gerade sein Angebot Apple Music, zu dem auch Apple Radio gehört. Heute kam die Meldung, dass Apple zudem vorgelesene Nachrichten über iTunes vertreiben will. Handelsriese Amazon hingegen will über seine Tochter Audible bald eigenproduzierte Podcasts vertreiben, also Radioformate zum Mitnehmen. Nico Rau ist Journalist und beobachtet die Szene für uns. Ihn fragte ich, ob Apple und Amazon nun das Radio für sich entdecken. Haben. Sie versuchen zumindest immer mehr in diesem Bereich zu wildern. Wenn man sich das mal anschaut, es ist ja letztendlich so, dass der Markenkern der öffentlich-rechtlichen Angebote ja hochwertige Audioproduktionen sind, wie zum Beispiel Hörspiele, Dokumentationen, Comedy, aufwendig produzierter Audio-Content. Und da will dann jetzt diese Streaming-Dienste wie zum Beispiel Apple Music und Amazon Prime Radio immer mehr drin. Also man sieht das zum Beispiel ganz schön an der Sache, da müssen wir allerdings Spotify noch mit ins Boot nehmen, die ja ein sehr populärer Streaming-Dienst sind. Die haben ja den Podcast bzw. die Radioshow von Jan Böhmermann und Olli Schulz von Radio 1 zu Spotify geholt. Und das sind so erste Signale, die zeigen, Moment, da passiert was. Da wandern tatsächlich Radiosendungen Richtung Streamingdienst. Und das kann man immer mehr beobachten, wie auch mit den Bundesliga-Rechten für Amazon, die jetzt eingekauft wurden. Das heißt, da wird das jetzt langsam ein bisschen brenzlig für die klassischen Radiosender, weil das Ganze jetzt plötzlich im Netz auch stattfindet. Welche Art von moderierten Sendungen gibt es denn zum Beispiel? Also da tut sich jetzt gerade vor allem Apple Music hervor. Amazon Prime Radio hat keine moderierten Sendungen, aber bei Apple Music gibt es zum Beispiel den Sender Beats One, der wird von einem DJ moderiert. Das sind dann aber moderierte Sendungen, die man tatsächlich zu bestimmten Zeiten live hören kann. Die kann man aber auch alle nachhören im Netz. Die stehen dann alle als Episoden im Netz. Und was ganz besonders ist, zum Beispiel große Stars wie Elton John zum Beispiel oder Pharrell Williams haben auch eigene Shows und moderieren da zum Beispiel ihre Lieblingssongs oder das, was sie gerade für angesagt halten, laden auch noch prominente Leute wie Michael Jordan oder andere Promis ein, reden mit denen über Musik. Das ist natürlich eine ganz spannende neue Geschichte, wo Leute, die jetzt irgendwie einen Star gut finden, sich da in diese Radiosender einklinken und da wirklich interessanten Audio-Content geboten bekommen. Wie schätzen Sie das ein? Ist das ein zusätzliches Bonuspaket zu den gestreamten Musikangeboten oder erwartet man sich da mehr? Ich glaube, dass das mehr werden wird. Also es gibt zum Beispiel jetzt bei Apple Music noch kein deutsches Angebot von deutschen moderierten Sendungen. Ich kann mir gut vorstellen, dass in Zukunft das auch kommen wird, weil ich mir immer noch vorstelle, dass gerade auch junge Leute, die haben eigentlich noch Interesse an moderierten Programmen. Es ist so, klassisches Radio wird ja auch von der jungen Zielgruppe noch sehr viel gehört. Allerdings wird immer mehr auch gestreamt und der große Vorteil ist, glaube ich, erstmal die Musik. Die jungen Hörer und vielleicht auch viele andere musikinteressierte Ältere, die haben halt keine Lust mehr auf diese Mainstream-Einheitsbrei-Nummern, die oft wegen der Reichweite bei den klassischen Radiosendern gespielt werden, vorkommen und die möchten halt einfach dann die Musik hören, auf die sie Lust haben. Also ihr Genre, ihr Lieblingskünstler und wenn dann noch zusätzlich ein Bonus geboten wird durch moderierte Sendungen, dann kann ich mir vorstellen, dass das ein sehr erfolgreiches Modell ist, was es ja jetzt sogar schon auch ist und noch mehr werden wird. Haben öffentlich-rechtliche Sender in Deutschland da so eine offene Flanke jetzt geboten? Ich würde sagen ja, weil man sehr langsam auf sowas reagiert oder auch gar nicht reagiert und erstmal einfach abwartet oder vielleicht mit einer gewissen Bewunderung feststellt, dass da gerade ganz schön viel passiert. Wie gesagt, die Zahlen sind ja noch wirklich sehr gut für das klassische Radio, was die Hörerreichweite angeht. Aber ich glaube, man muss dringend jetzt gucken, dass man diese Entwicklung nicht verschläft und dass man vielleicht auch guckt, wie man da mit diesen Streamingdiensten sogar auch in Kooperation gehen kann. Dass man vielleicht irgendwie Moderatoren hat, die vielleicht auch Playlists bei Streamingdiensten anbieten, wo Leute dann sozusagen über profilierte Moderatoren in den Streamingdiensten auch wieder aufmerksam werden. Sie haben von Zahlen gesprochen. Kann man ein paar Zahlen nennen, wie Streamingdienste im deutschen Markt schon aufgestellt sind oder weltweit meinetwegen? Also wenn wir jetzt nach Deutschland blicken, dann ist es ganz klar der Wachstumsmotor der Musikindustrie. Man kann auch sagen, die hat ja wirklich harte Zeiten hinter sich und die saniert sich eigentlich gerade über diese Streamingdienste. Also zum Beispiel 2015 hat der deutsche Musikmarkt erstmals wieder zugelegt. Der hat ein Wachstum von 4,6% an den Tag gelegt. Das sind 1,55 Milliarden Euro Gesamtumsatz. Das ist natürlich eine Ansage. Und dafür verantwortlich, sagt der Bundesverband Musikindustrie ganz klar, sind die Streamingdienste mit den Bezahlabos. Denn die haben 2015 um ganze 106% zugelegt. Also das heißt, da passiert eine Menge und weltweit ist das ein ganz klarer Trend. Zum Beispiel der große Konzern Warner sagt mittlerweile, dass das Einkommen, was sie generieren über Streaming-Angebote, tatsächlich die Download-Angebote überstiegen hat. Also das ist weltweit auch so der Trend. Inwiefern profitieren Künstler inzwischen auch davon? Die haben sich ja sehr lange beschwert über die Streaming-Dienste, die ihnen weniger Einkommen als bisher beschert haben. Also die Zahlen werden immer unter Verschluss gehalten. Das ist so ein bisschen das Problem. Also man weiß zum Beispiel, dass die Dienste generell so 2/3 der Einnahmen ausschütten. Aber ausschütten heißt am Beispiel Spotify 0,6 bis 0,8 Cent pro Song, also pro Abspielung an die Rechteinhaber. Und die Rechteinhaber sind natürlich erstmal die Plattenlabel in der Regel. Der Künstler ist das letzte Glied in der Kette. Das heißt, bei ihm kommt ein absoluter Bruchteil an. Es gab ja auch viel Aufschrei, als diese Streaming-Dienste immer populärer wurden. Viele Künstler haben sich dem verweigert. Jetzt in Deutschland die Toten Hosen und Ärzte, die findet man immer noch nicht bei den Streaming-Diensten. Auch Künstler wie Taylor Swift oder die Rechteinhaber der Beatles, Grönemeyer, die haben alle sich dagegen aufgelehnt und haben gesagt, wir wollen hier irgendwie unsere Musik nicht verramschen. Und man merkt aber zum Beispiel, wo ich sie gerade genannt habe, Grönemeyer, Taylor Swift, Beatles, die sind mittlerweile alle bei bestimmten Diensten zu finden, weil man dann vielleicht bessere Deals ausgehandelt hat. Das ist so eine Marktmacht mittlerweile, da kommen die Künstler sehr, sehr schwer dran vorbei. Und die Frage ist, werden da gerechtere Verträge zwischen Künstler und Plattenlabel ausgehandelt, dass sich das auch für die Künstler endlich lohnt? Zu hoffen wäre es. Nico Rau über die Audioangebote von Apple, Amazon, Spotify und die möglichen Folgen.